Das barbadische nationale Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne wurde am 3. April gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, zum Tag der Sonne verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens und der Verdienste von Genossen Kim Il-sung zu organisieren.